else ain't good. Thank you. Hier ist die Forcing Club Night in HR3. Wir sind alle hier für euch. Ihr könnt uns anrufen unter 069 155 691. Es legen auf heute Abend TNI, Digi Team aus Mainz, Digi Bleep von Köln, Exeter 100 ist da, unser lieber Achim, Alex spricht gerade. Und jetzt hören wir mal ein bisschen rein, was es Neues gibt hier von uns. We'll be right back. Hallo, hier spricht Thomas von TNI. Was ihr gerade hört, sind unveröffentlichte Stücke von Ultra High. Erscheinen demnächst wahrscheinlich auf Forcing. Ja, DH3 Club Night heute mit dem DJ-Team vom Frankfurter Force Inc. Label noch bis um Mitternacht. Mittlerweile 21.30 Uhr HR3. Von der Polizei liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. We'll be right back. Hallo ihr da draußen. Hier ist Forcing. In Turntables gerade, Ian Poli von TNI. Wir grüßen alle, die uns supporten. Und bleibt am Radio. Bye bye. Yep. Night. Hier nochmal unsere Nummer 069 155 691. an den Turntables. Yeah. Strictly Berlin Underground, from Digital Hardcore Recordings, GSK 909, Sonic Sap Junkies, Atari Teenage Ride, and of course, the Bass Era crew, coming straight up to you, with hardcore rhymes and hardcore licks, we could fuck you right into your head, listen to that shit. jungle of Berlin. The definition of the underground. The sound you like it in that way. Unserem Angriff in genau 8 Stunden und 21 Minuten beginnen. The Sonic Sub Junkies. Unser Ziel ist die Dschungelstadt. 3 Club Night heute mit Force Inc. Ihr könnt uns noch erreichen hier bei der HR3 Club Night, falls ihr noch Fragen habt, unter 069 155 691. Als nächstes DJ-Wechsel Thomas Gerlach vom TNI DJ Team aus Mainz. Okay, here we go again. Thank you.

Where am I? Guten Abend. Wir haben jetzt eine Verlosung hier mit 6 CDs. Wir haben die Mill Plateau. Das ist eine Compilation auf der EVA mit schönen Sachen drauf wie FX Swim, BHGPC, Burger Industries, Ultra High, Air Liquid, Drax Recordings. Dann haben wir die Rauschen 6, die neue. Noch nicht im Handel erhältlich. Jetzt direkt live aus dem Radio. Dann haben wir die Drax CD, die Drax Red. Und wenn ihr das wisst, was wir euch fragen, was war die erste Forcing 12 Inch, die als erstes auf dem Forcing Label erschienen ist? Wenn ihr es wisst, ruft an, ihr könnt eine CD gewinnen, ihr könnt ein Sixpack gewinnen und ihr habt einen Haufen Spaß dabei. Und ruft einfach an. Macht's gut, euer Thomas von X700. Macht's gut. Unsere Nummer ist 069 155 691. Ruft an, macht's gut, ciao. Jetzt wieder Ian Pulli an den Turntables. Thank you. Ja Leute, es war ein bisschen schwach draußen. Es gab zu wenig Leute, die gewusst haben, was die erste Vorsichtplatte war. Die CD ist leider weg, der Sixpack ist auch weg. Wir haben noch eine CD zu verlosen, die Bildplateau. Und wenn jemand weiß, was die erste Vorsichtplatte war, ruft an und zeigt mal, was ihr könnt. Kommt, DJs oder Leute, hier, yeah. Was geht denn ab? I like to move it. Radar Club Night mit den DJs vom Force Inc. Label. Wir gehen in die letzte Stunde gleich. Hallo, ist die Auflösung von unserem Forcing Quiz. Es war ein bisschen erbärmlich, es gab viele falsche Antworten, aber hier sind die richtigen. Jürgen Brecher aus Rottgau gewinnt eine Drugs CD. Steffen Charles aus Mannheim kriegt die Rauschen 6. Carsten Spieß aus Lampertheim kriegt die Rauschen 6. Die Tower Connection kriegt den Sixpack. Udo Ofenloch aus Bierstadt kriegt die Mill Plateau. Die Heike Berger aus Mannheim kriegt die Drugs CD. Und die Anja Brix aus Hockenheim kriegt nochmal eine Mildplateau. Das war's. Macht's gut. Ciao, ey, Thomas und Exit. Macht's gut. Woo! Übrigens, die Auflösung war nicht Exi 100, Liquid, nicht TNI, Foss, Mass, Dingsbums EP. Es war Station 99 featuring MC Spee, Rhyme to the Rhythm, the first Forcing release. Bye bye. Jetzt in den Turntables DJ Bleed aus Köln. We'll be right back. Night mit TNI und DJ Bleed. Wir wollen auch ganz gerne eine Party ankündigen. Nämlich die TNI Hausaufgabenparty. Am 4. März. Im Dehors Mainz-Gonsenheim. Genau gesagt in der Kurt-Schumacher-Straße 54. Ganz wichtig, Beginn 17 Uhr. Free Welcome Drink bis 18 Uhr. Kommt alle früh und rechtzeitig, die Party geht nur bis 2 Uhr. Gespielt werden Breakbeats, Acid und House. nach wie vor DJ Bleed an den Turntables. Mit der geilsten Platte des Monats. Noch eine halbe Stunde harter Club Night mit DJ Bleed von Force Inc. Thomas und Mück grüßen alle Mäuse. We'll be right back. Science Hardcore Posse. million shoes, one. Shoes, one. 6 million shoes, one. 6 million shoes, one. TV show. A to the K. A to the motherfucking C. Tonight. Yeah.